In Deutschland sagt man, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Sie steht hierzulande unter ganz besonderem Schutz, gesetzlich sogar. Aber ist das wirklich so? Darüber spreche ich mit meinem Gast, Michael Hüter. Hallo Michael, Klappe die Zweite. Klappe die Zweite, ja. Hallo Julia. Ja, liebe Zuschauer, ich sage Klappe die Zweite, denn wir befinden uns jetzt im Teil 2 einer Trilogie. Michael und ich haben gesprochen in der Vergangenheit über Trennungskinder. Das heutige Gespräch widmet sich der Aufzucht unserer Kinder von der Schwangerschaft über Geburt bis hin zum Kindergartenalter oder bis zum Vorschulalter. Und es folgt noch ein Teil 3, der beschäftigt sich in der Zukunft dann mit dem Bildungssystem. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es wird, denke ich, ein spannendes Thema, nicht nur für Eltern, vielleicht auch für Künftige. Und ja, lieber Michael, du bist ja Autor. Dein jüngstes Buch Kindheit 6.7 liegt vor uns. Es ist ein Bestseller geworden, ein wissenschaftliches Buch über Kindheit aus vielerlei Betrachtungswinkeln. Du bist aber auch Historiker und betrachtest eben auch deinen Forschungsgegenstand Kindheit aus der Retroperspektive. Du bist auch Vater von 3 Kindern und du bist auch ein ziemlicher kritischer Zeitgeist. Wie siehst du heute Familie? Steht sie wirklich unter diesem Schutz, den Deutschland sich so gerne auf die Fahnen schreibt? Wie ist es bestellt um deutsche Familien oder österreichische Familien? Was du nämlich gerade angesprochen hast, das steht ja nicht auf Deutsch, nur in Deutschlands Fahnen oder in der deutschen Grundverfassung. Da möchte ich doch gleich eingehen und das korrekt zitieren. Und zwar ist es die UNO-Menschenrechtskonvention, und zwar einer der allerersten Passusse, also ganz an oberster Stelle steht folgender Passus: Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. Dazu haben sich nahezu alle westlichen Staaten, also 2/3 aller Nationen, verpflichtet. Ja? Aber damit steige ich weiter, ich bin ein kritischer Zeitgenosse, ja, ich bin Historiker und Kindheitsforscher und ich würde mal sagen, das ist leider inzwischen wirklich nur noch auf dem Papier. Es wäre schön, wenn es so wäre in der gesellschaftlichen Praxis, dass die Familie und die Kinder, der junge Mensch, vorrangig vor anderen Dingen geschützt werden. Dass das eher sich sogar ins Gegenteil pervertiert hat, sieht man zum Beispiel, komme ich zu unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation bei Corona. Keine Personengruppe wird so massiv unter den sogenannten Schutzmaßnahmen, sage ich, beinahe schon gefoltert oder überstrapaziert, wie die Kinder und Jugendlichen. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die seit 12 Monaten zum Beispiel nicht 7 oder 6 Stunden die Maske tragen müssen. Noch dazu hier eine Personengruppe, die das ja rein vom medizinischen, vom faktischen Infektionsgeschehen her eigentlich am irrelevantesten ist. Ist einfach Tatsache. Trotzdem quälen wir, sage ich einmal, die Kinder und die Jugendlichen am meisten. Also hat das Kind, der Mensch und die Familie wirklich noch den Schutz, den er verdient? Nein, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und dass das jetzt so massiv möglich ist, liegt ja darin, dass die Entwertung der Familie, die Entrechtung und die Entwertung in nahezu allen westlichen Staaten in einem schleichend langen Prozess hier schon über Jahrzehnte geht. Es kann ja sowas wie jetzt, sage ich jetzt mal als Historiker, so eine kollektive Neurose, Versagen, wie auch immer man diesen Zustand jetzt bezeichnen mag. Ja? Sowas geht nicht von heute auf morgen. Das ist unmöglich. So wie eine Gesellschaft nicht von heute auf morgen in Totalitarismus oder Krieg oder sonst was gibt. Sondern da gehen ja über Jahre wachsende sozusagen Prozesse im Stillen, die dann dieses Kippen in welche Richtung auch immer ermöglichen. Wie sieht denn die gute, die ideale Familie historisch aus deiner Sicht aus? Und wie hat sie sich zu welchem Negativen in der Neuzeit gewendet? Wie Yuval Noah Harari zum Beispiel, der Weltbestseller-Autor, der Historiker einmal in seiner Geschichte, das war vor ein paar Jahren, ja, ein Weltbestseller, oder ist es immer noch, geht nur einmal in einem Kapitel auf das Familienwesen ein, ne, in seinem Buch. Aber er weist einmal auf was ganz was Fundamentales hin. Bis zur industriellen Revolution, bis zum 19. Jahrhundert, hat sich eigentlich alles Gesellschaftliche in drei Urkreisen immer wieder aufs Neue gebildet, weiterentwickelt. Ja. Das ist die Familie, die Großfamilie und die intimen Gemeinschaften. Darauf baut es sich, egal welche Kultur, wie die religiös, kulturell ausgeprägt war, ob das jetzt Ägypten war oder die chinesischen Dynastien, jetzt in den letzten Jahrtausenden oder die Antike in Griechenland, die Familie war unausgesprochen immer das Zentrum jeder Gesellschaft und Kultur, ohne dass man es für notwendig erachtet hätte, das auch in irgendeiner Form gesetzlich festzuhalten. Das war eine Selbstverständlichkeit. Ein Beispiel, als Kaiser Augustus an die Macht gekommen ist, war eines seiner ersten Anliegen wieder eine Reform des Familienwesens. Bevor er dann noch geopolitische, militärstrategische oder sonstige Fragen kamen. Ich will damit nur mal sagen, also das war eine Selbstverständlichkeit. Und dann kam eben die, geschweige denn wie wir, die 100.000 Jahre als Jäger und Sammler sozialisiert waren. Das waren reine familial organisierte Gesellschaften. Und es ist ja nicht so, dass wir immer noch auf den Bäumen klettern. Wir haben das Rad erfunden, wir haben das Feuer gezähmt, wir haben sogenannte Hochkulturen entwickelt, wir haben vor 5000 Jahren die Schrift, wir haben die Mathematik, wir haben, was haben wir nicht alles? Also was hat nicht alles der Mensch an kulturellen Hochleistungen auf Basis genau dieses, wie ich es nenne, Erfolg, das Erfolgsmodell eigentlich der Menschheitsgeschichte, ist genau diese Art der gesellschaftlichen Sozialisation. Doch dann passierte eine der größten Umbruchszeiten in der Geschichte, die sogenannte industrielle Revolution. Auch wenn es natürlich nicht Ziel dieser Zeit und diesen ganzen Bestrebungen und Ereignisse, die da folgten vom 18. 19. Jahrhundert drauf, so war es als Kern, also als Ergebnis ein über 200-jähriger Prozess der Zerstörung des Familienwesens. Zuerst die Großfamilie, dann blieb irgendwann einmal übrig die sogenannte Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind. Und darauf sind wir bei unserem ersten Gespräch eingegangen, wenn wir uns heute die Scheidungszahlen anschauen, kann man eigentlich ja nicht einmal mehr von der Kernfamilie sprechen. Und wenn eine Kernfamilie über die ganze Kindheit überhaupt noch für den Menschen, das Kind existiert, dann verbringen ja, 70% der Kinder inzwischen von 7 Uhr früh bis 18 Uhr, 5 Tage die Woche irgendwo in irgendeinem Reservat, nennen wir es Krippe, Grundschule oder unsere sogenannten Schulen. Familie, familiale Sozialisation, in dem Sinn gibt es ja in unserer westlichen Welt kaum mehr. Wenn wir jetzt über 100 Jahre zurückdenken, weil du gerade von der Zeit der Industrialisierung gesprochen hast, vor, sagen wir mal, 120 Jahren war die auf ihrem Höhepunkt oder schon fast in ihren Ausgängen. Und da war Familie ja geprägt durch Dogmen der Kirche beispielsweise, durch schon militärische Strenge, durch Disziplin, Gehorsam vor den Eltern. Ich spreche da nur an, beispielsweise viele Zuschauer werden den Film Das Weiße Band vermutlich kennen. Das sind ja auch Familienstrukturen, die eher geprägt waren durch Hierarchie und Gehorchen und Funktionieren und sich gut einfügen in den Staat und in das Kirchenwesen. Wenn ich das vergleiche mit heutigen Familien, würde ich doch die Familien, die wir heute leben, um ein Vielfaches vorziehen und wie der Staat die sozusagen versucht, nicht zu indoktrinieren. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das aus einer ganz anderen Perspektive? Ja, ich muss das differenziert sehen. Natürlich kam mit den monotheistischen Religionen, ja, alle Kulturen, vor allem die monotheistischen Religionen wie die katholische Kirche, also das Christentum oder auch der Islam, ja, haben natürlich versucht, irgendwann natürlich auch versucht, die Familie mit ganz stark ins Boot zu holen oder da Eingriff zu nehmen. Aber es gab eine Grenze, auch bis zum 19. Jahrhundert in allen Kulturen. Bis zum 6., 7. Lebensjahr war die Familie trotzdem in ihrer Einzigart geschützt oder respektiert. Das fing erst später dann an. Ja, die Kollegs, unsere Schulgründungen, zum Beispiel die katholische Kirche, der wir unser Bildungssystem verdanken, unter Anführungszeichen, ja, 16., 15. Jahrhundert bei den Schulgründungen, das fing zum Beispiel im 10. Lebensjahr an. Ja, zuerst einmal unser Schulwesen von 10 bis 18, 19. Dann irgendwann ging es runter, kam die Grundschule dazu und irgendwann dann im Zuge der industriellen Revolution Kindergarten und dann zum Schluss noch die Krippe. Ja, aber 99,9% der Menschheitsgeschichte, ja, wohlgemerkt 99,9% der bisherigen Menschheitsgeschichte, ist der Mensch in sogenannten familialen Strukturen, in intimen Gemeinschaften sozialisiert worden. Und intime Gemeinschaft heißt ja nicht jetzt, das ist jetzt nicht nur Vater und Mutter und Großvater und Großmutter, dazu gehören auch nahestehende Menschen, vertraute Menschen, ja, Menschen, denen man in einer wirklichen Beziehung stand. Ja. Es gibt ja dieses berühmte afrikanische Sprichwort, zur Erziehung des Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Mhm. Ja. Und das ist auch richtig. Weil das Kind braucht ja zuallererst einmal das Urvertrauen, die Liebe und die Geborgenheit einmal der Eltern oder der Großfamilie. Das kann ein Großvater und eine Großmutter auch leisten. Ja, aber in erster Linie natürlich jetzt einmal die Eltern. Aber es braucht auch natürliche Vorbilder. Und wenn man jetzt, ich springe da jetzt zum Beispiel, weiß heute aus der Neurobiologie, wie lernt der Mensch oder das Kind eigentlich? Der lernt nicht wirklich nachhaltig durch Unterrichten. Mhm. Sondern Kinder lernen von den Menschen, die sie sich selber als Vorbilder wählen. Nur wachsen wir ja heute schon so, Kinder ja schon so, oder der Mensch so gesellschaftsentfremdet und isoliert und getrennt auf, dass er ja gar keine natürlichen Vorbilder mehr hat. Im realen Alter. Sondern das sind die sogenannten Pädagogen. Ja? Oder sind Pädagogen. Für die wenigsten Kinder sind Lehrer ja auch Beziehungs- oder emotionale Vorbilder. Gibt es natürlich auch, ja, aber auf das völlig immer klar, die haben ja einen Zweck. Ja, klar. Ja. Die haben ja eine Funktion. Mhm. Ja? Während wir uns über Jahrhunderttausende Jahre ja so war, dass das, was wir lernen, verstehen und wissen, weiterzugeben. Ja? Das war ja jedem der Gemeinschaft. Das stand ja jedem der Gemeinschaft zu. Ja? Oder dass man das Kind außer Haus gibt, ist ja auch nicht grundsätzlich neu. Ja? Dass das ab einem gewissen Alter vorteilhaft war. Ne? Weil ein Ritter hat zum Beispiel seine eigenen Kinder niemals auf der eigenen Burg ausgebildet, sondern wurde dann als Knappe oder was auch immer mit 8, 10 Jahren auf eine fremde Burg gebracht. Und in den Jahrhunderten, wo das Handwerk, die Zünfte, wo das noch wirklich existiert hat, und es hat ja lange in Europa existiert, bis das eben auch durch die industrielle Revolution zerstört wurde, hat man zur Lehre das Kind nie in den eigenen Betrieb, sondern immer in einen anderen Betrieb gegeben. Aber trotzdem waren das ausgewählte und vertraute Personen. Ja? Und man stand in Beziehung und in Austausch zueinander, in einem kollegialen, freundschaftlichen Verhältnis. Mhm. Ja? Und dieses Lernen an natürlichen Vorbildern im wirklichen Leben, an wirklich realen Bezugspersonen, das weiß man heute, ist ein anderes Lernen als das, was wir heute lernen oder Wissens Vermittlung im Allgemeinen bezeichnet. Naja, heute, das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, ein Leben mit kleinen Strukturen in intimeren Gemeinschaften im Vergleich zu heute, wo schon eine Schulklasse aus über 25 Kindern besteht oder eine Kindergartengruppe mit 20 Kindern. Kinder wachsen ja auf in Familien, wo die Eltern in der Regel beide arbeiten gehen. Die Mutter muss, je nachdem, wie viel Zeit sie sich für das Aufziehen ihres Kindes nimmt, nach 1 bis 3 Jahren wieder in den Beruf oder möchte wieder in den Beruf. Der Vater ist sowieso außer Haus. Das Kind weiß gar nicht mehr, was macht mein Vater eigentlich? Was lernt? Was arbeitet denn der Vater oder die Mutter? Es ist nicht wie früher, dass man die Kinder da einführt, sondern das bleibt abstrakt. Mama, Papa sind auf Arbeit. Auf jeden Fall ist Arbeit wichtig und ich nicht so wichtig. Ich gehe in den Kindergarten. Auf jeden Fall ist Arbeit ganz, ganz wichtig. Mama, Papa sind da und es ist für mich zwar ein fiktives Konstrukt, was Arbeit ist, aber ich bin jetzt halt hier. Da ist schon mal kein Bezug dazu, zu den Eltern oder zu dem, was die Eltern tun. Und dann haben sie im Kindergarten Erzieher, Pädagogen, die auch zunehmend immer mehr wechseln, zu denen sie auch keine richtig feste Beziehung haben, was das kompensieren könnte, was dann möglicherweise auch im Elternhaus gefehlt hat. Und so setzt sich das auch fort in der Schule, wo wir einen unglaublichen Lehrermangel haben, ständig Vertretung und so weiter. Also eigentlich das ganze Leben. Wir haben doch tatsächlich eine, also das ist das, was ich beobachte, wir haben doch wirklich eine Welt der Beziehungslosigkeit. Ja. Aber ist das gemacht oder ist das zufällig so gewachsen durch unsere Ich sage jetzt einmal, aus welchen Gründen auch immer, darüber kann man natürlich, darüber gebe ich hier eine Analyse in meinem Buch Kindheit 6.10. Ja, das ist sehr komplex und versucht mal, das ist eine Geschichte der Kindheit ja auch, versuche wieder mal in Erinnerung rufen, was war einst einmal und es war nicht immer alles gut und es geht nicht darum, ob früher etwas viel besser war oder viel schlechter war, sondern es geht um Prozesse. Was hat sich wirklich unter diesen vielen Ereignissen, die da passieren über die Jahrhunderte oder die Jahrtausende, was sind da die roten Linien? Ja? Und diese Gesellschaft, die wir da ja jetzt haben, die ja rein auf Arbeiten und Konsum sich reduziert hat in den letzten Jahrzehnten, ne? Die hat ja letztlich erst, und sage mal, das war jetzt einmal ja niemandens böse Absicht, endgültig das, was man noch gemeinhin Familienwesen nennt, gesprengt. Wir reden nur noch von der Familie. Ja? Obgleich ja jetzt so, was weiß ich, Gender Mainstream, solche Bestrebungen, ja, Eltern ja auch gar nicht mehr, also diese, sage ich jetzt mal, krankhaften Auswüchse, wo man ja überhaupt dann auch noch die Eltern überhaupt den letzten Rest, den man hat, auch noch abschaffen will, indem man sagt, Vater darf nicht mehr Vater heißen, Mutter nicht mehr Mutter und so weiter. Ja? Mhm. Aber auf diese Auswüchse will ich da jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber es hat sich doch strukturell schon ergeben, ich sage das jetzt einmal nicht, will das jetzt einmal nicht werten, sondern es geht mir als Historiker um Faktisches. Ja? Warum das so ist, ist eine zweite Frage, dass doch zunehmend in den letzten Jahrzehnten Kinder eigentlich zu Waisen mit Eltern wurden. Mal hart formuliert. Das ist hart. Ja? Und das regt, sage ich jetzt einmal salopp gesagt, nur niemanden auf, weil es alle oder fast alle machen, weil es zur Norm geworden ist. Aber wir leben in einer normopathischen Gesellschaft. Ja? Das heißt, dass nur alles das, was die Mehrheit macht, wird als normal erklärt und damit als gut. Ja? Der muss ich auch in dem Gespräch, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze, der renommierte deutsche Psychoanalytiker Hans-Joachim Marth spricht ja auch in seinen Büchern immer wieder von der normopathischen Gesellschaft und wie sich die eigentlich ergibt. Und wie das in dem Wort Norm und Pathie, damit ist gemeint, dass das Kranke sozusagen für gesund oder für, nicht für gesund, aber für normal erklärt wird. Und dann ist es okay. Ja? Das ist ja auch das, warum auch die letzten totalitaristischen Gesellschaften, Stalinismus, Nationalsozialismus, waren ja auch normopathische Gesellschaften. Mhm. Ja? Ab dem Moment, aus welchen Gründen auch immer alle das Gleiche machen, ja, ist es richtig. Und wenn alle morden, ist es auch gut. Mhm. Ja, dann hebt sich Das ist ja das Spannende zum Beispiel ja in den ganzen Nazi-Prozessen und in diesen Geschichten. Ja. Das Hauptargument war ja dann immer, es haben doch alle gemacht. Ich konnte ja nicht anders, weil es haben ja alle gemacht. Aber eines zeigt die Geschichte der Menschheit, zumindest in den letzten 200 Jahren, dass das, was alle machen, nicht zwangsläufig dadurch richtig wird. Ja? Oder richtig ist, besser gesagt. Ja? Und die krankhaften Erscheinungen dessen, was wir heute eigentlich an Sozialisation haben, die sind, es wird nur kaum mehr darüber gesprochen, die sind ja erschreckend. In den letzten 40 Jahren, nur mal die wichtigsten Fakten, ist die Suizidrate, also schon vor Corona, in der Adoleszenz, also der Gruppe der ungefähr 15- bis 24-Jährigen, also in der sogenannten Jugend, hat sich in allen westlichen Staaten von USA über Europa bis nach China vervierfacht. Mhm. Wir haben die narzisstischste Gesellschaft seit Jahrzehnten, die wir überhaupt noch nie in der Geschichte der Menschheit haben. Nur hatten wir jetzt eine Gesellschaft, wo der Narzissmus sozusagen geheiligt wurde oder als toll empfunden wurde. Ja? Aber wir haben effektiv die narzisstische Gesellschaft überhaupt. Jedes zweite Kind in Europa, schon vor Corona, hatte zumindest eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind braucht zumindest eine Therapie. Ja? Die Drogen, die Kriminalität und die Drogenrate von den USA über Europa steigt, die Jahrzehnten Alkohol unter Jugendlichen etc. Es ist nur schon alles so normal geworden, dass wir darüber nicht einmal mehr sprechen. Aber es sind krankhafte Auswüchse zweier oder dreier ganz fundamentaler Entwicklungslinien, die sich in den letzten 200 Jahren ergeben haben. Das ist, dass wir das Kind, den Menschen, als erstes einmal schon sehr früh von der Mutter trennen oder von der Familie. Mhm. Ja, viel zu früh im Grunde genommen, entwicklungspsychologisch oder neurobiologisch, dass wir das Kind überhaupt schon so lange auch aus der Öffentlichkeit trennen, ja? Also sprich ganztages Krippebett, dann ganztages Kita, ganztages Schule, das ist ja zur Normalität geworden, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Das heißt, der Mensch wächst ja zunehmend vollkommen isoliert von wirklich natürlichen und organischen Strukturen auf. Von dem, was eigentlich Gesellschaft oder alles Lebendige ausmacht. Und dazu gehört, dass ich immer entweder jemanden über mir habe, der älter oder auch jünger ist. Um jetzt den Kreis zu schließen zum Eingangsgespräch. Und so ist der Mensch im Wesentlichen, seit es den Homo sapiens gibt, sozialisiert worden. Ja? Und das entspricht und würde auch immer noch unserem evolutionären Programm entsprechen. Nur hatten wir jetzt bis jetzt die Möglichkeiten, diese krankhaften Auswüchse sozusagen zu kompensieren in den letzten Jahrzehnten. Ja? Und ist es, wie gesagt, normal geworden. Aber auf der anderen Seite, all diese Staaten, die sie machen, sinken in den Geburten. Zahlen ja auch kontinuierlich nach unten, weil es ja letztendlich, wenn wir sagen, es braucht, um den Menschen so zu sozialisieren, keine Öffentlichkeit, keine intime Gemeinschaft, nicht einmal mehr Eltern, man sich dann schon auch fragen muss, wozu bekommt man dann ja auch Kinder? Ja? Weil das wird mehr oder weniger totgeschwiegen, dass zum Beispiel Europa vor einer demografischen Implosion steht. Hm. Ja? Deutschland zum Beispiel ist schon seit 30 Jahren unter der Reproduktionsrate, immer zwischen dem kinderärmsten Land und von 220 Nationen und am dritten, vierten Platz. Inzwischen ist die ganze EU, Italien seit Jahren, die liegen bei einer Geburtenrate von, und das ist ja eher, sage ich einmal, wo Kinder nur ganz einen anderen Stellenwert haben oder die Familie als Deutschland, weil es einfach für immer mehr Eltern einfach keinen Sinn mehr macht. Und schauen wir doch an, was am Ende dieser Frühbetreuungs- und angeblichen Förderungs- und Schulsituation nach 18, 20 Jahren eigentlich effektiv wir für einen Output haben, für einen katastrophalen. Wir haben jetzt genau die gleiche Analphabetisierungsrate, strukturellen Analphabetismus von 18%. Ja? Na, lass ich mal Krippe noch weg, also ab dritten Lebensjahr, Kita, Grundschule, weiterführende Schule. Na? Kommen wir auf dieselbe strukturelle Analphabetisierungsrate wie, und das entscheidende Punkt, vor. Genau zum Beginn der industriellen Revolution. Das kann man gar nicht glauben. Das kann man also nicht glauben. Also du hast es nachgeprüft und fein recherchiert. Weil aber immer wieder ein Mythos erzählt wird. Früher waren alle so ungebildet und so unwissend. Dank Kita, Grundschule und Schule sind wir so. Aber das ist ein Mythos. Das ist eine Erzählung, die immer wieder produziert wird. Wie gesagt, wir haben all das, worauf uns, lassen wir mal die digitale sogenannte digitale Revolution weg. Alle elementaren kulturellen Hochleistungen hat die Menschheit in familialer Sozialisation und vor der Massenbeschulung hervorgebracht. Schrift, Mathematik etc. Ich habe den Eindruck, dass mit dem Niedergang des Familienwesens im traditionellen Sinne simultan die Kurve verläuft des Niedergangs aller Natürlichkeit. Also wir bekommen wahrscheinlich noch Kinder aus dem natürlichen Trieb heraus, wenn zwei Menschen sich lieben, dann ergibt sich von ganz alleine der Wunsch bei beiden, wir würden gerne ein Kind haben, das ist die Krönung unserer Liebe. An diese Natürlichkeit oder gegen diese Natürlichkeit wird ja jetzt schon appelliert, das ist dir bestimmt aufgefallen, in deutschsprachigen Medien ist es total in, vor allem in jungen Akademikerkreisen wird darüber gesprochen, ist es überhaupt klimaneutral, ein Kind zu bekommen? Oder kann ich mich dann überhaupt entfalten? Oder es kommen Artikel wie, warum ich bereut habe, Mutter zu werden? Oder nach 3 Geburten wusste ich, dass ich eigentlich gar kein Kind wollte? Und 5 gute Gründe, warum man keine Eltern werden braucht? Und das Schädlichste, was wir der Welt zumuten können, ist, ein Baby zu zeugen? Und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das an meiner selektiven Wahrnehmung liegt, oder ob es wirklich so ist, dass das massiv zugenommen hat. Und nicht nur die Natürlichkeit des Wunsches, ein Kind zu haben, wird torpediert, sondern auch die Natürlichkeit an alles Mütterliche oder Väterliche, an die Stereotypen, die eigentlich normal sind. Die normale heterosexuelle Familie mit Mutter, Vater, Kind ist ja mittlerweile schon diskriminierend, wenn ein Kinderbuch nur eine heterosexuelle, normale Familie abbildet. Es muss mindestens noch ein homosexueller Part dabei sein oder Migrationshintergrund sollte mit dabei sein und das muss auch gegendert werden, damit sich niemand diskriminiert oder ausgeschlossen fühlt. Aber alles, was man mal als natürlich empfunden hat, Muttersein zum Beispiel, habe ich das Gefühl, wird zumindest mit einem Geschmäckle verquickt. Und diese Unnatürlichkeit spiegelt sich auch wieder in dem gesamten Prozess um Schwangerschaft und Geburt. Wollen wir da mal einsteigen? Ganz wichtig, da fängt es ja schon an. Aber bevor wir zur Schwangerschaft und Geburt kommen, ja, möchte ich schon darauf, auf das, was du gerade gesagt hast, ganz kurz nur eingehen. Ich bin ja Österreicher und ich arbeite ja international. Es ist ja, auch wenn ich sozusagen vorwiegend hier über die deutschsprachigen Länder spreche, so geht es immer wieder natürlich darüber hinaus. Ja. Aber das, was du da gerade alles genannt hast, diese Auswüchse, sage ich jetzt mal, das ist vor allem in den USA und in Deutschland so massiv wie nirgendwo anders. Ja. Dass man jahrelang also alles daran gesetzt hat, zu sagen, Mutter zu sein, ist was Schlechtes. Ja. Oder die Krönung überhaupt, man soll keine, das gibt es nur in Deutschland. Dass dann auch noch die Mainstream-Presse, so wie das bei der einen Lehrerin war, die sagt, die sich besonders wertvoll hervorkehrt, dass sie keine Kinder hat, weil sie damit einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das ist Pathologie. Das ist einfach nur noch Pathologie. Und all diese Länder, die das dann einfach zur Norm machen und dann das wirklich zelebrieren, die verschwinden einfach irgendwann. Es gibt Kulturen ja in der Menschheitsgeschichte, die sind aus welchen Gründen auch immer irgendwann einfach weg gewesen von der Bühne der Menschheitsgeschichte. Und man weiß ja auch zum Beispiel, das hatte schon ansatzweise in der Antike angefangen, Sparta zum Beispiel. Keine Kultur, jetzt nur als ein Beispiel, mal ein historisches Beispiel zu nehmen, ja, existierte so kurz wie die Spartiaten. Was haben die Spartiaten unter anderem gemacht? Sie waren die Erste, die auch mehr oder weniger versucht haben, die Geschlechterrolle auszuheben. Auch die Mädchen, sie haben also ich muss das jetzt relativ kurz machen, ja, aber ich gehe im Buch auch darauf ein. Sie haben sozusagen die Schulen oder die Bildung damals, Schulwesen in dem Sinne hat es noch nicht gegeben, für Mädchen und Jungen gleichgeschaltet und auf Krieg hin ausgerichtet. Das heißt, auch die Mädchen wurden zu Härte und Disziplin erzogen. Ja? Mhm. Und relativ früh, aber die ersten 6 Jahre waren sie trotzdem noch im Schutz, also waren die Kinder noch familiär sozialisiert und dann ging es sozusagen die Gleichstellung und die Gleichmachung los. Ich kürze es jetzt ab. Das war die kürzeste von allen Kulturen der Antike. Die waren relativ schnell, also historisch betrachtet, wieder weg vom Fenster. Warum auch? Weil sie nämlich mit einer chronischen Kinder, sehr bald einen chronischen Kindermangel hatten. Ja, und der Gipfel war, man hat damals den Frauen und den Müttern ja nicht einmal gesagt, ihr dürft keine Kinder kriegen oder es ist schlecht, Kinder zu kriegen, sondern die sollten sogar auch noch zusätzlich zur Disziplin, also so wie heute, ja, auch jede Frau und Mutter auch arbeiten soll. Ja, die mussten auch so, nicht nur sollten die stark und militärisch sein, die Frauen, sondern sie sollten auch, es wurde ihnen sogar aufgetragen, möglichst viele, zusätzlich noch viele Kinder zu haben. Die Natur hat gestreikt. Quasi verkürze ich das Ganze jetzt einmal. Es hat nicht funktioniert. Das ist gründlich in die Hose gegangen. Ja? Und ich denke mir, das zeigt ja schon die Geschichte. Ja, also immer wieder, also immer dann, wenn, jetzt, ich muss das jetzt sehr reduzieren für so ein kurzes Interview, immer dann, wenn eigentlich Staaten massiv in so natürliche, von der Natur, von der Evolution her bedingte Prozesse, versucht, der Mensch hat geklappt, aus welchen Gründen auch immer, er kann oder muss da eingreifen, er kann das regulieren. Das ist immer, sei es 20, 30 Jahre später, das ist immer auf den Kopf gefallen. Also das hat nie funktioniert. Das hat immer negative Auswirkungen. Ja? Und das ist einfach, also entweder wir stellen uns die Frage, wollen wir als Homo sapiens weiter existieren, als Menschen, ja, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unser Nachwuchs gesund, dass wir überhaupt, also dass der nicht nur gesund aufwächst, sondern dass wir auch eine haben. Konsequent weitergedacht, wenn wir jetzt die Kinderlosigkeit zur Norm erklären, das kann man machen, ja, wird dann aber auch nicht wundern, wenn wir dann irgendwann auch weg sind. Hm. Ja. Also, aber das sind ja nur ideologische Auswüchse, die du da jetzt angesprochen hast, ja, die ja nicht auf der ganzen Welt sind und die, sage ich jetzt einmal als Historiker, in 20, 30 Jahren genauso mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Geschichte sind wie Stalinismus, Kommunismus oder irgendeine andere Ideologie, weil was dahinter steht, was du gerade gesagt hast, ist Ideologie, ist einfach nur Ideologie. Ja, die Frage wäre nur viel spannender, warum ist der neuzeitliche Mensch überhaupt zur Ideologie anfällig? Und das hat sehr wohl mit unserer Sozialisation zu tun. Nämlich eben diese frühe Trennung oder die Auflösung der letzten 200 Jahre des Familienwesens, der intimen Gemeinschaften, der gesunden, starken, ja, und die Entfernung des Kindes aus der Öffentlichkeit in die staatlichen Bildungsreservate, ja. Ab dem Zeitpunkt, seitdem wir das machen, kann man jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Das ist erst ab dem Zeitpunkt möglich. Und was haben wir allein in den letzten Jahrhunderten, 100 Jahren schon an Ideologien durch? Mhm. Ja? Manche Generationen haben 3 Ideologiewechsel, ja, miterleben müssen oder sogar 4. Wir haben keine stabile Ordnung, Gesellschaftsordnung, mhm, mehr im Grunde genommen. Und jetzt erleben wir gerade den Zusammenbruch der nächsten, der sogenannten liberalen, demokratischen Gesellschaften, weil ich nicht glaube, dass es nachdem noch einmal die alte Normalität gibt. Diese neue Normalität zu der wir jetzt gezwungen haben, wird auch in sich irgendwann zusammenbrechen, weil sie krankhaft ist. Ja? Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das andere wiederkommen wird, weil dazu ist jetzt schon zu viel passiert. Aber das alles ist ja nur möglich. Ja, woran verzweifeln denn Eltern? Zu viele, ich weiß nicht, wie viele Mails ich jetzt schon bekommen habe in den letzten Monaten, wo so viele Eltern verzweifelt sind wegen der Maßnahmen in der Schule. Das ist ja nur möglich, so früh anders zu installieren, weil eben das Kind Eigentum sozusagen des Staates ja mehr oder weniger ist. Und in Österreich viel weniger noch als in Deutschland, denn in Österreich habt ihr eine Bildungspflicht. Das Kind darf auch zu Hause beschult werden. Es muss, machen eben, auch nur, sehr es muss viele eben nur beschult werden. Ja. Und in Deutschland gibt es diese Wahl nicht. Wir müssen die Kinder zur Schule bringen. Es gibt eine Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Aber dazu kommen wir noch später und dazu kommen wir vor allem in unserem dritten Gespräch. Mhm. Ich würde jetzt aber wirklich gerne nochmal auf den Beginn allen Lebens gehen. Also nicht zum Urknall, sondern zur Geburt eines Menschen. Aber und das ist ja auch eine Art Urknall. Ja. Ja, weil du sagst Urknall, die Geburt, die Schwangerschaft. Ja, es hat nicht von mir, ich habe das kürzlich in einem Interview bei einem Traumaforscher. Das ist ja das, was da Schwangerschaft, das Entstehen von Leben, das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Und das ist ja allerdings jedes Mal aufs Neue ein Art kleiner Urknall. Und da ist nur positiv und da ist nur der Wille zum Leben. Wir wachsen ja 9 Monate lang in einem geradezu paradiesischen Zustand heran. In bedingungsloser Schutz, Liebe. Das ist einfach nur angenehm und schön. Ja? Und lassen wir jetzt einmal, wenn eine Mutter während der Schwangerschaft irgendwelche Traumen erleidet oder verprügelt wird oder einen schweren Verkehrsunfall, lassen wir mal solche, die ja nicht die Norm oder die Regel sind. Ja, aber an und für sich wächst da ja mal, ist das ja paradiesisch, wie wir mal eigentlich starten. Genau. Oder heranwachsen. Bevor ab dem Moment dann der Staat, die Gesellschaft, wer auch immer, anfängt einzugreifen. Und das geht ab. Genau, das beginnt schon im Kreißsaal. Ja. Ja, also ja, das geht schon während der Schwangerschaft, wenn ein ganz großes Thema, wo das ist nur wie so vieles Tolle an Corona ist, es gibt keine gesellschaftlichen Probleme mehr. Es gibt nur noch ein Thema. Ja? Alle Probleme davor existieren nach wie vor. Na klar. Es spricht nur keiner darüber. Aber es ist wunderbar. Wir brauchen uns jetzt mit nichts mehr beschäftigen. Ja? Nur vor Corona schon haben wir vor allem in Deutschland die Hebammen, der Verband der Hebammen, die schlagen seit Jahren Alarm. Ja. Das wird ihnen immer schwieriger gemacht. Das ist ein Berufsstand, den will man auch offensichtlich über die Klippe springen lassen. Also Deutschland noch mehr wie andere Länder in Europa. Ja? In skandinavischen Ländern schaut es völlig anders aus. Ja? Österreich ist auch noch besser. Ja? Aber was ist passiert eigentlich mit der Entmachtung der Hebammen? Ist die Geburt wirklich besser geworden, seitdem sie in der Hand ausschließlich der Medizin? Die Medizin entscheidet sich bei jedem dritten Kind zum Kaiserschnitt, obwohl nur jeder zehnte notwendig wäre. Historisch betrachtet gibt es eine verbannte Korrelation. In dem Maße, wie die Hebammen immer weniger wurden, die Hausgeburten immer mehr zurückgegangen sind, die Mütter immer mehr vom Arzt begleitet wurden, im Krankenhaus ausschließlich nur noch auf die Welt gebracht wurden, steigt vor allem eines. Und kontinuierlich weiter oder zumindest stabil auf hohem Niveau, und das ist der Kaiserschnitt. Mhm. Und der Kaiserschnitt ist für Mutter, aber vor allem für das Kind traumatisierend. Absolut. Ist einfach so. Ja? Aber auch das wird zur Normalität geworden. Und irgendwann spricht man dann halt nicht mehr an. Redet man dann einfach nicht mehr von dem Krankhaften oder von dem Negativen, wenn es irgendwann einmal zur Normalität geworden ist. Ja? Aber wenn man jetzt nur Deutschland zum Beispiel, geht ja mal ein Buch aus in den letzten 15 Jahren, ja, wenn einmal bei einer Hausgeburt, ja, und ich habe mir die Zahlen da wirklich gründlich angeschaut, ein Kind verstorben ist, Ja? Also es kommen kontinuierlich, seitdem fast alle Frauen ins Krankenhaus gehen, also seit 30 Jahren, bald 40 Jahren, kommen trotzdem stabil weiterhin in Europa 2% der Kinder per Hausgeburt auf die Welt. Nur darüber wird nicht gesprochen oder es fällt niemand auf, weil es so wenige sind. Also das gibt es ja immer noch, auch mein jüngster Sohn, wie auch mein ältester, ist mit einer Hausgeburt auf die Welt gekommen. Und also das gibt es im Kleinen, im Stillen ja immer noch. So, aber worauf hin? Aber wenn dann da mal was passiert oder passieren sollte, und das kommt so extrem selten vor, dann wird das riesengroß von der Medien aufgeblasen, also vor allem in Deutschland, ja? Wie furchtbar und wie kann man doch, ja? Wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht in den Krankenhaus gegangen bin. Aber eines wird totgeschwiegen. Ja? Und ich bin privat auch befreundet mit einer Hebamme, die seit 40 Jahren als Hebamme arbeitet, sowohl in großen Krankenhäusern gearbeitet hat oder zum Teil durch Geburtsbegleitung noch arbeitet, aber auch schon seit 20 Jahren Hausgeburten nebenbei macht, ja, die beide Seiten kennt. Nur, worüber eine Dokumentation vor 2 Jahren, eine Österreicher hat einmal darauf aufmerksam gemacht, wie viele Frauen kommen eigentlich nach der Operation nicht mehr aus dem Krankenhaus nach dem Kaiserschnitt, wie viele Kinder sterben nach einer Kaiserschnittoperation. Darüber, das wird totgeschwiegen. Es wird immer nur suggeriert, alles Natürliche ist schlecht. Ja? Bringt eure Kinder in die Hand des Staates. Und ein Krankenhaus ist ja auch mehr oder weniger Staat. Ja? Bringt es in die Krippe, bringt es ins Krankenhaus. Ihr, die Eltern, ihr, der Mensch, ihr seid im Grunde genommen zu allem, was 100.000 Jahre selbstverständlich war, nicht mehr fähig. Und es könnte ja immer das Argument, es könnte ja was passieren mit der Sicherheit. Mhm. Aber die faktische Realität schaut inzwischen so aus, dass sich das umgekehrt hat. Dass der Output in allen diesen Institutionen, da gehören auch die Geburtskliniken, ja, wenn wir schon bei der Analphabetisierungsrate an, einfach verheerend sind. Weil natürlich dort auch viel schief läuft, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber dass die Geburt, ja, sozusagen besser geworden ist, seitdem die Mütter alle ins Krankenhaus gehen, das stimmt so nicht. Natürlich hat die Medizin in den letzten 200 Jahren wichtige Beiträge geleistet. Ja, wie zum Beispiel Landsteiner hat seinen Nobelpreis für die Entdeckung der Blutgruppenunverträglichkeit wahrlich, also richtig, wohlverdient den Nobelpreis verdient. Ja, das hat auch die Geburtshilfe enorm weitergebracht. Aber es wurde vor allem in Europa, in der westlichen Welt, ein Mythos installiert über die Medizin, über die Ärzte. Früher sind so viele Kinder bei der Geburt verstorben. Und dank der Medizin, ja, können wir jetzt jedes Kind retten. Nur so einfach ist die Geschichte nicht, da muss man genauer hinschauen. Denn früher, was ist überhaupt früher, die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahrtausende, sind nämlich gar nicht bei der Geburt oder im Geburtsprozess und nach der Geburt so viele Kinder verstorben, sondern in die Kindersterblichkeit, nicht die Geburtssterblichkeit, sondern die Kindersterblichkeit war so hoch. Ja? Ein Drittel bis vor 100 Jahren, 150 Jahren ist ein Drittel der Kinder, wahrscheinlich seitdem wir sesshaft wurden, ja, oder seit Jahrtausenden ist ein Drittel der Kinder nach der Geburt, also in den ersten 10 Lebensjahren in etwa verstorben, aber nicht bei oder nach der Geburt. Das waren Ernährungsprobleme, Infektionen, Krankheitsgeschichten, eine ganze Menge Dinge. Ja? Dann kam die Industrie, im Mittelalter war es ganz schlimm, ja? Die Zeiten von Pest und so weiter. Da sind phasenweise bis 50-60% der Kinder in den ersten 5-6 Lebensjahr verstorben. Ja? Aber es hatte nichts mit der Geburt selbst zu tun. Aber die Medizin hat es dann irgendwann mal so verkauft. Es ist bei der Geburt sind immer so viel früher. Und das einzige Schutz davor ist, das Kind im Krankenhaus zur Welt zu bringen. Aber das stimmt nicht. Die Muttersterblichkeit hat tatsächlich frappierend abgenommen. Ja. Zum Beispiel die Entdeckung des Kindbettfieber und wie man dem vorbeugen kann durch Hygiene und später durch Medikation. Aber man muss das differenziert sehen. Das ist wahrlich wirklich ein großer Und daran haben aber nicht nur Mediziner alleine Schuld, da tragen eine ganze Menge Menschen dazu bei. Aber das ist wahrscheinlich, wenn überhaupt, der größte Verdienst, kulturelle, humane Europas, dass die Kindersterblichkeit auf zwischen 0,2 und 2% gesunken ist, stabil schon seit Jahrzehnten. Das ist allerdings aber auch nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich auch wieder ändern. Ja? Aber das liegt nicht daran, dass die Geburt sich verbessert hat, sondern dass andere Bedingungen sich verbessert haben. Hygiene, Wohlstand, Kanalisation, Ernährung und. Ja? Aber das heißt nicht, dass die Hebammen in den letzten Jahrhunderten einen schlechten Job gemacht hätten oder die Frauen früher nicht fähig gewesen wären, Kinder zu gebären. Ja? Über Jahrtausende haben die Mütter, sogar bevor überhaupt der Berufsstand der Hebamme in den letzten Jahrhunderten gekommen ist, haben in Finkert und die Mütter überhaupt alleine ihr Kind auf die Welt gebracht. Homo sapiens sind nicht ausgestorben. Na gut, in vielen Naturvölkern wird den Müttern, den Gebärenden schon Beistand geleistet von älteren Frauen, die eben schon ein Kind zur Welt gebracht haben, was ja der Job hier der Hebamme ist und immer mehr Hebammen sind. Ja, aber es waren immer Mütter schon, erfahrene Mütter, die älteste im Dorf, die mit den meisten Kindern oder die sich darauf bestellt hat, anderen Müttern zu begleiten oder zu helfen. Aber die sind nicht alle dann bei der Geburt und nach der Geburt. Das stimmt nicht. Das ist ein Mythos, der erzählt, der irgendwann ins Leben gebracht wurde. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, und ich weiß auch nicht, was an der Zahl dran ist. 10% der durchgeführten Kaiserschnittgeburten sind medizinisch notwendig. Vielleicht sind es nach genauerer Recherche sogar noch ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht. Effektiv wirklich notwendig. Und das ist ja auch ein Segen. Es geht um die Balance. Effektiv notwendig sind in der Tat, und das ist schon seit langem so, 2% der Kaiserschnitte. Das ist ein Segen. Die restlichen 28-32%, hier in Deutschland, Österreich, nämlich schwanken zwischen 30-35%, stabil seit 20, 30 Jahren, das hat nichts damit zu tun, dass der unbedingt not gewesen wäre, sondern einfach auch eine ganze Menge Gründe, also da könnte man eine eigene Sendung machen. Ja. Also weil da schon so viel schief läuft und weil die Art und Weise, wie dieses Gebären und weil alles auf Druck und auch auf Zeit, Personalmangel. Es muss kontrollierbar sein, es muss planbar die sein. Die Ärzte, die eigentlich sein, ja überhaupt, man muss sich vorstellen, die Ärzte, die ja da mitreden, ja, die sind ja überhaupt nicht gar nicht ausgebildet. Im Sinne der Geburtshilfe. Das ist der Grund, warum die Hebammenausbildung so lange und so schwierig ist. Aber die Ärzte, die dann hineinschneiden während den Geburten und sich irgendwelche Daten abfragen, ja, und dann glauben, sie müssen sich jetzt einschalten und der Krankenhaushebamme sagen, was sie zu tun hat, die haben aber von Geburtsbegleitung oder vom Gebären überhaupt keine Ahnung, sind darin überhaupt gar nicht ausgebildet. Aber das ist jetzt nur ein Punkt, was an Krankenhäusern schiefläuft. Ne? Aber diese 30-35% haben wir nicht, weil die Mütter heute nicht mehr fähig sind, im Gegensatz zu den letzten 100.000 Jahren Kinder normal auf die Welt zu bringen, sondern weil wir einfach zu viele Dinge ändern, weil wir einfach vieles falsch machen. Und die Mütter trauen sich dann auch nicht mehr zu. Ne? Weil es wird ihnen ja gesagt, geh ins Krankenhaus, das ist sicher für dich, das kann so viel passieren bei der natürlichsten Sache der Welt. Und es bewahrheitet sich auch immer mal wieder, ich selber und meine beiden Kinder würden heute nicht leben, wenn es nicht die moderne Geburtstechnik gäbe. Aber da waren wirklich schlimme Komplikationen, die das lebensnotwendig gemacht haben, dass es sowas gibt wie Kaiserschnitt und OP und Intensivstationen. Also ich habe mein Leben und das meiner Töchter der modernen Geburtshilfe zu verdanken. Und da hätte die Hebamme mir gar nicht helfen können. Die hat irgendwann gesagt, stopp, geht nicht mehr weiter. Aber gut, das sind, denke ich, wirklich, das sind vermutlich diese, dann aber wahrscheinlich ein Ausnahmefall, aber grundsätzlich. Aber ich sage, es ist ein Segen. Genau. Ein kleiner Beispiel, ein Sprung. Antibiotika. Dieser Riesenfortschritt der Menschheit, wenn es wirklich gebraucht wird inzwischen. Genau. Ja? Und das kommt ja auch mit den Impfen. Ja. Inzwischen haben wir die sogenannte Antibiotikaresistenz. Ja, eine Katastrophe. Ja. Das ist eine, weil wir es einfach, aus welchen Gründen auch immer, und Geld spielt leider auch noch einmal eine Rolle, wie bei so vielen Dingen. Weil wir da einfach schon zu viel verwendet haben. Ne? Mhm. Aber wir machen ja zunehmend unsere Fortschritte, die wir haben, zunichte, auch die der Medizin, aus welchen Gründen, aus Gier, aus Bequemlichkeit oder wie auch immer. Weil es einfach auch schnell ist, irgendeine Tablette zu verschreiben oder dies oder jenes. Es geht ja ganz einfach, brauche ich mich auch mit den Menschen nicht mehr beschäftigt. Aber es hat fatale Auswirkungen. Und das ist das, was auch mit diesen Massenimpfungen passiert. Was ja ein Segen sein kann, bei der jeweiligen oder bei manchen Impfungen, ja. Aber wenn ich dann sage, alle und immer mehr, dann irgendwann ist der Punkt, übertrieben formuliert, impfen wir uns zu Tode. In den USA zum Beispiel haben 80% der Kinder bis zu ihrem 20. Lebensjahr 30, also der Mensch 30 oder 35 Impfungen in sich. Vor Corona noch haben sogar die Mainstream-Medien immer wieder auch kritisch. Da gibt es eine wunderbare Dokumentation von Arte, ja, alte Freunde, neue Feinde. Ja, weil das Immunsystem unserer Kinder in der westlichen Welt immer schlechter und schlechter wird. Wie gesagt, jedes zweite Kind hat eine chronische Krankheit schon vor Corona. Und es ist nur ein Punkt, das ist ja alles schon so multikausal, ist das immer mehr und mehr und mehr an Impfen. Es ist einfach so. Wo wir in unserer Kultur und dem Wohlstand und den hygienischen Bedingungen, die wir da uns Gott sei Dank erarbeitet haben in den letzten 150 Jahren, es einfach nicht mehr notwendig wäre. Aber, da sind wir beim springenden Punkt, dahinter ist Geld auch eine Triebfeder. Weil für eine Kaiserschnittgeburt gehen 1.500 Euro ans Krankenhaus und für eine normale Spontangeburt 500 oder 600 Euro. Wieso sollte sich das Krankenhaus anstrengen, dass das Kind nochmal auf die Welt kommt, wenn es mit dem Kaiserschnitt wesentlich besser bezahlt ist? Ich weiß, das ist jetzt hart, was ich sage. Aber das sind auch Faktoren, die leider nun nochmal... Wir haben anders formuliert. Wir haben alle Fragen des Aufziehens ökonomisiert. Ja. Wir haben dich ökonomisiert und technisiert. Die Schwangerschaft, die Geburt, das Betreuungssystem, alles. Wir haben einen industrialisierten Blick auf den Menschen. Genau, und der Mensch gibt auch immer freiwilliger seine Kinder in die Obhut des Staates, weil der wird das schon richtig machen. Der beschützt mich während des Geburtsprozesses und da wird uns nichts passieren, da wird gut auf uns aufgepasst. Später, wenn ich wieder arbeiten gehen möchte oder muss, kann der Staat auf meinen Nachwuchs aufpassen, dort wird er schon richtig betreut. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, so richtig gut mit Erziehung. Die sind ja dafür geschult. Also alles Natürliche an Intuition auch. Wie betreut man denn ein Kleinkind? Wie beschäftigt man sich denn mit Heranwachsenden? Was kann man denen für sinnvollen Input geben? Das wird ja immer stärker verunsichert. Mütter müssen heutzutage erst mal 10 Ratgeber lesen, um einigermaßen klarzukommen, wie beschäftige ich mich denn am sinnvollsten mit meinem Kleinkind? Was also das Selbstverständlichste und Normalste ist. Auf die Spitze getrieben, ja? Formuliere ich jetzt. Kein Tier holt sich zuerst einen Ratgeber, wie er sein genau. Kind auf die Welt bringt. Und dann geht es in die Kita so, ja, erzieht mal bitte mein Kind. Oder später in der Schule dann, ja, bringt mal dem Kind Anstand bei. Wo die Lehrer sagen, hey, wir haben einen Bildungsauftrag, der Erziehungsauftrag liegt bei euch eigentlich. Aber ja, weil es ja auch so lang eingehämmert wurde. Es wird immer mehr Unfähigkeit antrainiert. Ja. Also Eltern werden immer weniger als kompetente Erzieher für ihre Kinder wahrgenommen, sondern der Staat nimmt dir das schon ab. Und das möchten wir auch eigentlich so. Und in Deutschland wird die Schulpflicht ja auch so kommuniziert oder so begründet, damit Eltern ihre Kinder nicht zu indoktrinieren können. Da werden dann so krasse Beispiele genannt, wie die ganz krasse islamische Familie, die das Kind im Patriarchat knechtet. Das soll dann die freiheitlich-demokratischen Werte in der Schule bekommen. Und dafür muss es halt in die Schule gehen. Mir wird immer mehr der Eindruck aufgedrängt, dass es genau andersrum ist, dass der Staat seine Indoktrination über das Schulsystem dem Kind angedeihen lässt. Warum hat man in den letzten 2 Jahrhunderten angefangen? Und das haben ja vor allem als erstes die totalitaristischen Systeme. Nationalsozialismus, Stalinismus etc., die Familie zu zerstören. Die Bindung zwischen Mutter und Kind, lass das Kind schreien. Wie auch Yuval Noah Harari, und das ist wie gesagt ja einer der intellektuellen, führenden Intellektuellen weltweit, 3 Weltbestseller, ja, also lange vor Corona, und das ist alles andere als ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Mhm. Nur es ist historisches Faktum. Intime, starke Gemeinschaften, mit denen kannst du aber auch nicht alles machen. Mhm. Das zeigt die Geschichte. Dann ist die Familie ein Anker und eine Festung. Da wachsen, und ich habe das ja auch versucht in meinem Buch, wirklich einmal, da wurde ja jahrelang recherchiert für dieses Buch. Ja, 92-seitiges Quellenverzeichnis. Schauen wir doch einmal nur die 80% positiven Persönlichkeiten Europas der letzten 200 Jahre an. Wie sind die sozialisiert worden? Ja? Wir sind auf Leonardo da Vinci in unserem ersten Gespräch zum Beispiel eingegangen, auf seine Kinder. Ich war zum Beispiel einer der ersten Historiker, die mal wirklich einmal seit Jahrzehnten, ich glaube nicht, über Leonardo da Vinci gibt es zu seinen, was ich für spekulative Romane, ja, Da Vinci Code zum Beispiel, aber auch wissenschaftlich über seine Filmskizzen. Er war ja unglaublich, was dieser Mann alles erfunden, geleistet. Er war ja Anatom für. Ist unglaublich, ja. Und, aber wieder ist er sozialisiert worden. Ja. Karl Marx kein Trennungskind, Mahatma Gandhi kein Trennungskind, George Stephenson, der größte Eisenpionier Europas, nicht zur Schule gegangen, mit 14 Jahren ins Bergwerk gekommen als Analphabet, 10 Jahre später war einer der reichsten Männer der Welt. Die Humboldts nicht zur Schule gegangen, Goethe häuslich unterrichtet worden. Alle positiven, ich kürze das jetzt mal runter. Ja, natürlich gibt es immer von allem auch eine Ausnahme. Ja? Aber 80% aller positiven, berühmten Persönlichkeiten sind lange familial sozialisiert worden. Leonardo da Vinci zum Beispiel kam ja nur deshalb nicht in die Schule, weil ja die Ehe so früh auseinandergegangen ist. Ja, und im Rom, also in Florenz seines Vaters, der ja Notar war, wäre er, wenn das standesmäßig damals schon möglich gewesen wäre, hundertprozentig in die Schule gekommen. Nur war das nicht möglich, damals noch aus Standesgründen ein uneheliches Kind sozusagen dann in die Schule zu geben. Ja. So wuchs er halt in der Toskana am Land bei der Mutter aus. Aber er sagt später selber mal, der Leonardo da Vinci in einer Schrift, er ist so froh, ja, dass er nicht senza lettere, also ohne Schulbildung auf die groß geworden ist. Und dass die Schule, es wird ja so getan, als würde der Mensch, würde da nicht früh reinkommen in die staatlichen Einrichtungen, möglichst lange bleiben, dann wird das ein ganz, dann wird nichts aus den Menschen. Ja. Und Mütter können ihre Kinder nicht mehr aufziehen, ohne Schule kann ein Mensch nicht mehr gebildet werden, etc. Das sind so die Mythen und Erzählungen der letzten Jahrzehnte. Doch die faktische Realität schauen wir doch mal nach draußen. Die müssten gar nicht mehr hinschauen. Es ist ja furchtbar, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ein Herr Lauterbach und ein Herr Söder und wie sie alle heißen, sind auch alle in allererster Linie, haben die alle eines gemeinsam, sie sind beschult und haben irgendeinen Titel. Bildet wirklich Schule? Nein. Es geht doch in Wahrheit um was ganz was anderes. Ja? Weil der Staat dann eben die Kontrolle einfach hat über jeden Bürger. Es gibt ja Kindereinrichtungen, die wirklich gut funktionieren, wenn wir jetzt nicht von Schule reden, dann vielleicht von manchen Kitas, die Konzepte haben, wo der Betreuungsschlüssel sehr klein ist, wo eine Erzieherin sich um 3-4 Kinder kümmert, die mit den Kindern in die Natur gehen, denen sinnvolle Sachen zeigen, denen Werte beibringen. Es gibt solche Einrichtungen. Aber es gibt unglaublich wenige und der Staat gibt wenig Geld aus für die Aufstockung des Personals in Einrichtungen, denn bekannt ist ja alles. Durch Kindheitsforschung, durch Neurowissenschaften weiß man eigentlich, was Kinder brauchen, um sich glücklich und intelligent zu entfalten. Der Staat setzt es allerdings nicht um, weil er sagt, ich habe dafür kein Geld. Lieber muss ja, ich das Bruttoinlandsprodukt von 2% der NATO spenden. Ja, aber das Fatale ist, er hat weder in Europa, das ist wirklich einmalig inzwischen weltweit. Was ist einmalig weltweit? Dass der Staat ja kein Geld, nicht nur mehr für die staatlichen Einrichtungen, also er hat anders von mir. Der Staat sagt für Familie nein, nicht gut, kein Geld. Aber in die staatlichen Einrichtungen fließt aber auch kein Geld mehr. Deutschland gibt jetzt, die USA geben seit 15 Jahren mehr Geld für Rüstung aus als für Bildung. Mhm. Wunderbar. Deutschland ist auf demselben Wege. Mhm. Im letzten Jahr ich habe mir die Zahl angeschaut, also wenn man das in Dritteln machen würde, ja, sind von den Rüstungsausgaben, wenn man einen Kuchen aufteilen würde, ja, ist also von den Rüstungsaufgaben ist, glaube ich, nur noch ein Drittel des Geldes für Bildung. Ja, also wenn man das nebeneinander legen würde. Natürlich fließt doch mehr Geld ins Schulsystem, ja, aber wenn man das Geld nehmen würde, das man in die Rüstung investiert, ja, man nur ein Bruchteil davon. Ja, und es wäre möglich. Das wäre ja, es ist nicht ohne gewollt. Weiteres möglich. Will nicht. Genau, es ist nicht gewollt. Warum ist es nicht gewollt? Warum will der Staat scheinbar keine glücklichen Kinder, die sich entfalten können? In glücklichen Familien, die schauen wir mal, was wir eigentlich, was haben wir? Wir haben in Deutschland eine Kinderlose, die dann auch noch als Mutti bezeichnet wird. Ja, wir das haben, ist absurd. Wir haben in Österreich einen Bundeskanzler, einen Kinderlosen. Wir haben einen kinderlosen Präsidenten in Frankreich, Kanada etc. Das setzt sich ja überall immer mehr durch. Und ich sage jetzt einfach einmal, oder allein die Aussagen, ich schreibe das auch in meinem Buch, diese ganzen negativen Aussagen, ne, die hier in Mitteleuropa vor allem oder in Deutschland immer wieder gegen Mütter oder Eltern gemacht würden, die durch alle politischen Fraktionen, ja, allein um die Diskussion zum Beispiel des Betreuungsgeldes vor ein paar Jahren, ja, von Herdprämie, Verdummungsprämie etc., ja, man kann sich das heute nur nicht mehr vorstellen. Hätte noch bis zum 19. Jahrhundert über Jahrtausende ein König oder Kaiser so über Eltern gesprochen, egal welche Kultur, der hätte politisch keine 2 bis 3 Tage überlebt. Die Elternentwertung, das ist ja schon pathologisch. Das ist schon so normal. Nur es regt sich keiner mehr auf, weil es schon so einfach ganz normal geworden ist. Nur es hat Konsequenzen. Ja? Und warum soll ich in so eine Gesellschaft, wo alles Natürliche, alles Lebendige, alles Gemeinschaftliche ja effektiv keinen Wert, keinen politischen, keinen gesellschaftlichen Wert mehr hat? Auf der anderen Seite jammern aber genau diese gleichen Länder darüber, dass die Geburtenraten so gering sind. Und zwar genau die Länder, die von Schwangerschaft an bis ganz nach oben sagen, ja, nur ich, wir, der Staat, kann es richtig und gleichzeitig aber dorthin auch gar kein Geld oder wirklich ernsthaft Geld und Kompetenz hinfließen lässt. Und dann muss man sich schon fragen, ist das nicht so auch ein unterbewusster Auflösung oder auch Zerstörungsprozess dieser Länder? Was fehlt diesen Ländern eigentlich? Wollen die überhaupt eine Zukunft? Wenn es normal ist in unserer Gesellschaft, dass zum Beispiel im Saarland durchschnittlich ein Kindergartenkind 45 Stunden in der Woche im Kindergarten verbringt, also Wochenstunden, und das aber unnormal ist, wenn eine Frau sagt, ich möchte aber gerne bis zur Vorschule mit meinem Kind zu Hause bleiben und mit den Geschwistern möglicherweise, ich versuche das uns nett zu machen, dann ist das schon ein Zeugnis davon, dass es wirklich eine zutiefst pathologische Gesellschaft ist, in der wir leben. Und natürlich ist dann die Frage absolut berechtigt, ist das forciert, ist das gewollt? Warum werden Kinder nicht gefragt, ob sie gerne zur Kita gehen wollen oder ob sie lieber die Möglichkeit haben wollen, zu Hause bei der Mama oder beim Papa zu sein und bei den Geschwistern? Es wird ja einfach nicht gefragt, denn wie wir schon sagten, wissenschaftlich wurde ja schon aufgearbeitet, was Kinder eigentlich brauchen. Und jetzt sehen wir gerade, und das treibt alles auf die Spitze im Zuge der Corona-Politik, sind es die Alten, aber auch ganz krass die Kinder, die darunter leiden, die werden ja beide missbraucht im Moment. Nicht mehr in Worte fassen kann. Es werden die Alten und die Kinder und die Jugendlichen seit 12 Monaten missbraucht. Terrorisiert. Terrorisiert und missbraucht. Also was da in den Pflegeheimen in den letzten 12 Monaten abgelaufen ist und teilweise immer noch abläuft, das sage ich jetzt einmal, ist außerhalb der schon genannten totalitaristischen Systeme einmalig in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das ist ein Menschheitsverbrechen. Das ist ein Menschheitsverbrechen. Und mich erschreckt eigentlich, wie empathielos als ganze Gesellschaft, wie weit sind wir eigentlich als ganze Gesellschaft. Die Eltern machen mit, warum machen die Eltern mit? Natürlich lastet der Druck auf allen enorm, der existenzielle. Ja. Aber dennoch ist da ein Punkt, natürlich gibt es Initiativen wie Wir Eltern stehen auf, ja, wir haben unser Kind auch nicht im System. Ja. Und ich war jetzt zum Beispiel auch vor kurzem 10 Tage in Italien und hat viele Gespräche geführt. Und das geht bis weit hin, also wirklich ins Bürgerliche. Also die normalen, ich rede jetzt nicht einmal von besonders gebildeten oder bemühten oder intellektuellen Eltern, die nehmen dort reihenweise die Kinder aus der Schule raus. Und unterrichten, weil es in Italien im Gegensatz zu Deutschland auch völlig einfach ist, gründen eigene Initiativen, weil sie sagen, das ist Wahnsinn. Ja. Also 2-3 Mal, kaum eine Personengruppe. Wir bürden Kindern derzeit in Deutschland und in Österreich auf. Das ist ja nicht überall in ganz Europa so. Es läuft ja so brutal ja nur in Deutschland, in Österreich, Frankreich, ja. Ich sage es jetzt mal in dieser ganzen Davos, Schwab und sonstigen Truppe, jetzt überspitzt formuliert, ja, laucht dieser Zugriff und diese Quälerei mit den Kindern so brutal ab wie hier. Nirgendwo sonst. Mhm. Ja. In Schweden ist nie darüber gesprochen worden, dass die ja sozusagen auf Eigenverantwortung gesprochen haben, ob Masken tragen oder nicht. Die haben ja ihren Lockdown. Dort war nur ein einziges in den letzten 12 Monaten verboten. Oder Zwang, nämlich in den Schulen, keine Maske zu tragen. Die durften, es war verboten. Das wissen die allerwenigsten. Nie jemand darüber berichtet. Also genau das Gegenteil von uns hier. Mhm. Ja? Weil die sagen halt, wir schaden unseren Kindern nicht. Weil es gibt Untersuchungen. Es ist für Kinder Totraumvolumen, kleinere Lunge. Klar. 70% der Kinder haben Kopfschmerzen am Ende des Maskentrags, etc. etc. Kleine Kinder lernen keine Mimik. Und sie spielen fürs Virusgeschehen überhaupt keine Rolle. Ich kann jetzt auf dieses Thema, ich will jetzt da nicht schon wieder, weil zu Thema Corona habe ich schon. Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Habe ich schon genug Interviews. Ich will da jetzt nicht noch einmal eingehen. Aber ich muss dir sagen, Julia, ich kämpfe, ich meine, ich bin ja viel gefragt, das freue ich mich auch. Ich werde viel um Ratschlag gebeten, zu vielen Interviews eingeladen, aber ich bin im Moment an einem Punkt hier in Deutschland und in Österreich, wo ich auch noch mich frage, wie lange mache ich das noch? Dass ich mich noch hinstelle, und die Dinge sichtbar mache, ich mache das ja eh wertfrei, ich liefere Analysen, faktische Zahlen, Befunde, was wir da eigentlich anrichten. Ja? Und es hat effektiv ja eigentlich keine Auswirkungen. Also mich schmerzt das, ja. Ich bin wie so viele auch wirklich am Überlegen, oder mit einem Fuß auch schon weg auszuwandern, weil ich habe mit keinem Verfolgungen zu tun. Ich werde ja auch selten wirklich negativ kritisiert, so wie viele andere Autoren und Wissenschaftler hier in Deutschland. Aber vielmehr, ich selber habe ein zunehmendes Problem, mir das einfach tagtäglich anzuschauen, dieser Gehorsam. Und wie die Eltern hier gefühlt 60-70%. So mir nichts, dir nichts dazuschauen, wie ihre Kinder 8 Stunden am Tag gequält werden. Jetzt im Namen von Corona. Ich verstehe es persönlich nicht. Was haben wir im Moment eigentlich für eine Art schon für eine Generation von Eltern? Sind wir vielleicht der Höhepunkt der empathielosesten Gesellschaft, die wir jemals hatten? Aber, und da kommen wir jetzt zurück zu unserem Gespräch, die Leser können sich ja vertiefen in diese Materie. Wenn du dann aber zurückschaust, ja, Das geht ja über die Jahrhunderte in kleinen Schritten immer, entsteht das ja langsam. Wie gesagt, eines noch zum Beispiel. Ja. Es gibt eine ganz wichtige Quelle für Psychologen, Historiker, Kindheitsforscher etc. Das ist Sandra Konrad, eine US-Psychologin, die führt seit 40 Jahren große Datenbanken, große Untersuchungen zu Befragungen zu seit glaube Ende der 70er Jahre oder schon Ende 60er, weiß ich jetzt nicht genau, aber glaube 70er Jahre, zur Zunahme von Empathie unter Kindern und Jugendlichen. Empathielosigkeit ja, und Narzissmus auf der anderen Seite, weil diese zwei wachsen nämlich immer gleichzeitig. Je narzisstischer eine Gesellschaft, desto empathieloser ist sie auch. Ja. Ja. Und das nimmt bei Kindern und Jugendlichen seit 20, 30 Jahren von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Ja. Und das hat mit der Art und Weise einfach auch damit zu tun, wie wir da halt hineingerutscht sind, sage ich einmal, in den letzten 100 Jahren oder vor allem in den letzten Jahrzehnten, wie der Mensch überhaupt sozialisiert wird. Hm. Das ist eigentlich das größte Menschheitsproblem, das wir überhaupt inzwischen haben. Weil alle krankhaften Erscheinungen oben bei einer Gesellschaft kann man immer letztendlich auf die Kindheit zurückwerfen. Wie machen wir da weiter? Das System, in dem wir leben, wird sich nicht von heute auf morgen selbst erledigen. Ich denke, da wird noch eine schwere, lange Zeit auf uns zukommen. Haben wir dann nur die Möglichkeit, es selbst zu machen, uns rauszunehmen, uns zu vernetzen, unser eigenes Ding zu machen? Ja, also ich glaube, das ist kurzfristig, vielleicht auch langfristig sicher die sagen wollen, sie wollen einen Beitrag, einen gesunden leisten zum Erhalt dessen, was man eigentlich den Menschen noch bezeichnen kann. Mhm. Ja? Eine humane Gesellschaft, dann müssen wir das schleunigst selbst in die Hand nehmen, Gemeinschaften bilden. Und dazu braucht es oft auch gar nicht so viel. Denn noch einmal gehen wir 100.000 Jahre zurück. So ist die Erfolgsgeschichte des Homo sapiens. Nämlich starke, demokratische, auf Vertrauen und Wertschätzung basierende, intime Gemeinschaften. Kinder, die in solchen Gemeinschaften wachsen, aufwachsen, sind immer in irgendeiner Form gebildet, begabt oder was auch immer. Wie gesagt, wir klettern nicht mehr auf Bäumen. Danke. Ich danke auch für die Einladung. Liebe Zuschauer, vernetzt euch, schließt euch zusammen. Ihr seht, was hier läuft und ich glaube, wir müssen es jetzt alle selber in die Hand nehmen. Lieber Michael, danke schön für das Gespräch. Ich bin auf unser nächstes sehr gespannt. Wir knüpfen dann dort weiter an. Wir sind ja noch gar nicht wirklich auf die Kindergärten eingekommen, aber unser nächstes Gespräch beschäftigt sich mit Bildung und da haben die Kindergärten natürlich auch einen großen Platz, einen großen Raum in dem Gespräch. Liebe Zuschauer, ihr seid bis hierhin mit uns gegangen, dann guckt doch auch noch Teil 3 beim nächsten Mal. Habt vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal.